بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله على بامس بمهاتسكن الله زيقن هاي البمهاتسك كايت عن البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah ta'ala den Unterricht fortsetzen. Wir haben gestern über vier der sechs Säulen des Iman gesprochen, und noch einmal, um den größeren Überblick zu haben, wir sind bei der zweiten Grundlage von drei, die wir behandeln möchten. Und die zweite Grundlage hat als Überschrift, was ist deine Religion? Und wir haben gesagt, dass die islamische Religion aus drei Stufen besteht. Einmal dem Islam, als zweites dem Iman und dann den Ihsan. Und wir waren beim Iman stehen geblieben. Wir haben das Verhältnis der sechs Säulen des Iman mit den 70 Stufen oder 70 Zweigen oder 70 Teilen des Iman erklärt. Und wir haben über die ersten vier Säulen des Iman gesprochen. Und da steigen wir ein, inshallah ta'ala. Ich lese trotzdem den gesamten Abschnitt von Iman noch einmal vor, als kurze Wiederholung. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, der Iman besteht aus über 70 Stufen. Die höchste Stufe ist die Aussage, La ilaha illallah. Und die niedrigste Stufe im Glauben ist, etwas Störendes vom Weg zu entfernen. Und die Schamhaftigkeit ist auch ein Bestandteil des Iman. Seine Säulen sind sechs, wie im Hadith, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den letzten Tag, und der Glaube an das Schicksal, sei es gut oder schlecht. Und dann sagt der Autor, der Beweis für diese sechs Säulen ist die Aussage des Erhabenen, nicht darin besteht, also auf Arabisch erstmal, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Übersetzt, das ist Surat Al-Baqarah, Surah Nummer 2, Vers 177. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, also Birr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag oder den letzten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten. Wie viele Säulen des Iman haben wir in dieser Aya? 5. Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten. Und es fehlt noch das sechste. Und da, das ist der Beweis des Erhabenen subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Qamar. In der 49. Aya Allah sagte, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Das heißt, sinngemäß übersetzt, alles haben wir gemäß einer Bestimmung erschaffen. Alles haben wir gemäß einer Bestimmung erschaffen. Und wir möchten uns heute, inshallah ta'ala, über die letzten zwei Säulen des Iman unterhalten. Einmal über den Glauben an den letzten Tag und einmal über den Glauben an das Schicksal. Zunächst einmal, was den Glauben an den letzten Tag angeht, auf Arabisch heißt es Al-Yawm Al-Akhir, der letzte Tag. Und auch wenn man das im Deutschen manchmal mit dem jüngsten Tag wiedergibt. Und dieser Tag der Auferstehung hat zahlreiche Namen im Koran Al-Karim, die man im Koran und in den entsprechenden Büchern, die das aufgelistet haben, nachschauen kann. Aber zu diesen Namen gehört auch Yawm Al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung. Und zu diesen Namen gehört Yawm Al-Hisab, das heißt der Tag der Abrechnung, und viele andere Namen, die wir im Koran und der Sunna wiederfinden. Wir möchten wieder uns die Frage stellen, wenn jemand sagt, er glaubt an den Tag der Auferstehung, ist dieser Glaube an den Tag der Auferstehung einfach nur ein Glaube im Sinne von, ich glaube, dass so etwas geschehen wird, aber ich lasse meinem Glauben keine Taten folgen? Oder ist es bei uns im Islam ein Glaube, der Taten erfordert? Und wir haben mehr als einmal gesagt, dass der Iman, der islamische Glaube, eben auch die Taten und Aussagen beinhaltet, dass die Aqida der Ahl Sunnah wal Jama'ah. Und das bedeutet in der Praxis, dass ein gläubiger Mensch nur ein gläubiger Mensch sein kann, wenn er sich auch auf das Leben nach dem Tod vorbereitet. Und wie das natürlich im Einzelnen auszusehen hat, das sagen dir die Gelehrten des Fiqh und die Gelehrten der Aqida. طيب. Was bedeutet es, an den Tag der Auferstehung zu glauben? Wir sagen, zum Glauben an den Tag der Auferstehung gehört, zu glauben, dass die Toten auferstehen werden. Und das ist ein Ereignis, wenn man es verinnerlicht, ist es gewaltiger, als dass es sich beschreiben lässt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Milliarden von Menschen schon gestorben sind und man auf diese Gräber schaut und diese Friedhöfe schaut und man weiß, dass eines Tages jeder einzelne Mensch auf diesem Friedhof aus diesem Grab aufstehen wird und lebendig sein wird, genauso wie er zu Lebzeiten vorher lebendig gewesen ist. Das ist, weist auf die Gewaltigkeit Allahs hin, das weist auf die Allmacht Allahs hin, subhanahu wa ta'ala, dass er imstande ist, nicht nur jeden Körper wieder zum Leben zu erwecken, sondern auch, also nicht nur jeden Körper wieder herzustellen, wie er vorher war, sondern auch, dass jeder Körper wieder die Seele bekommt, die er vorher auch gehabt hatte. Das heißt, wir glauben fest und sind davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Toten, sei es die Menschen, als auch die Djinn, als auch die Engel, als auch die Tiere, alles Lebendige, Allah subhanahu wa ta'ala wird es sterben lassen, alles Lebendige wird er sterben lassen. Es gibt niemanden, für den der das ewige Leben bestimmt ist. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, also ich meine mit ewigem Leben meine ich, der nicht sterben wird. Der Einzige, der niemals sterben wird, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wie er klar in seinem Buch sagte, kullu nafsin dha'iqatul maut, jede Seele wird den Tod kosten. Und deswegen ist jeglicher Traum eines ewigen Lebens oder eines Jungbrunnens oder wie man Märchen hört, das ist dessen Geschichten von Menschen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Die Auferstehung der Toten, das ist Nummer eins. Nummer zwei, in diesem Zusammenhang ist auch wichtig zu erwähnen, dass jetzt nicht als Bestandteil für den Glauben an den letzten Tag, sondern das ist eine logische Folgerung unseres Glaubens an Allah. Das heißt, die Auferstehung ist eine logische Folge an unserem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das haben wir gesagt und erwähnen wir immer wieder, denn wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Wenn er zu allem die Macht hat, dann hat er auch die Macht dazu, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Und wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Wir glauben, dass zu seinem Namen gehört Al-Hakim, was meistens im Deutschen übersetzt wird mit der Allweise. Und es gehört mit Sicherheit nicht zur Weisheit, wie wir gleich in einer Ayah sehen werden, es gehört mit Sicherheit nicht zur Weisheit, dass man etwas Sinnloses erschafft und dadurch Chaos verursacht oder Ungerechtigkeit verursacht und danach stellt man keine Ordnung wieder her und stellt man keine Gerechtigkeit wieder her. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Mu'minun, Surah Nummer 23, Vers 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Alhamdulillah erkennen wir hier dran, dass unsere islamische Religion unseren Verstand anspricht und von uns nur Dinge auch verlangt zu glauben, die man auch glauben kann. Und zweifellos ist der Glaube an die Auferstehung ein Teil des Glaubens an die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Wer an Allah wirklich glaubt, muss daran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod geht. Denn er sieht, wie viel Unrecht auf Erden geschieht. Und er sieht, dass der Mörder mehrerer Menschen niemals Gerechtigkeit in diesem Leben erfahren kann. Geht nicht. Selbst wenn der Mörder hingerichtet würde für seinen Mord. Wenn er mehr als einen Menschen getötet hat, wie soll er Gerechtigkeit erfahren? Ist absolut unmöglich. Und viele andere Dinge, die auf der Welt geschehen, an Diebstahl und an Beleidigungen und Dinge, die schlimmer oder weniger schlimm sind als dies. Und deswegen ist der Glaube an die Auferstehung Pflicht für den gläubigen Menschen und sein Iman kann niemals gültig sein, bis er nicht auch an den Tag der Auferstehung glaubt. Tayyib, wenn wir sagen, wir glauben an den Tag der Auferstehung, dann gehört dazu, dass wir an das glauben, was an diesem Tag geschehen wird. Und zwar das wesentliche Ereignis für uns, kann man sagen, ist die Abrechnung. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns abrechnen wird und uns fragen wird nach unseren Taten, die wir begangen haben, nach unseren Worten, die wir geäußert haben, nach unseren Absichten, die wir gehabt haben, nach unserem Geld, woher wir es erworben haben und wofür wir es ausgegeben haben und so weiter und so fort. Das heißt, es wird eine Abrechnung sein, deren Gleichen wir in diesem Leben nicht vorfinden können. Und denn stellt euch vor, jemand sagt, ich glaube an die Wiederauferstehung der Toten, aber ich glaube nicht, dass eine Abrechnung stattfindet. Ja, dann hast du immer noch nicht an den Sinn der Auferstehung geglaubt und du glaubst nicht wirklich an das, was dort geschehen ist. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an den Tag der Auferstehung, dann bedeutet es, ich glaube auch an das, was an dem Tag geschehen wird. Und dann natürlich an diesem Punkt können wir unzählige Überlieferungen jetzt aufsagen und Ayat, über was dort geschehen wird. Natürlich, das überspringen wir. Wir sagen grundsätzlich alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet an diesem Tag, wir müssen daran glauben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Allah Waagschalen aufstellen wird. Und diese Waagschalen, sie können unsere Taten messen und wiegen auf eine Art und Weise, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine kennt. Also ist es etwas, sind das Waagschalen andere als die, die wir heutzutage kennen. Und all diese Sachen, wir glauben daran allgemein und detailliert glauben wir an das, was uns detailliert erklärt bzw. berichtet worden ist. Und hier sei der gläubige Mensch davor gewarnt, zu sagen, ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Das widerspricht absolut dem islamischen Glauben. Und auch, dass er sagt, ich glaube nur an etwas, was ich auch, verstehen kann. Wir sagen, nein, es ist keine Voraussetzung, etwas an etwas zu glauben, dass man weiß, wie die Sache funktioniert. Und viele Dinge glaubst du und gehst davon aus, auch wenn du nicht weißt, wie sie wirklich funktionieren. Wenn das für diesseitige weltliche Dinge gilt, wie dein Auto, viele von uns wissen nicht mal, wie ein Auto funktioniert, aber sie benutzen es, dann warum soll etwas, was du nicht mal gesehen hast, auch nicht funktionieren? Warum soll es nicht funktionieren können, weil du es nicht kennst? Tayyib, wir haben gesagt, es bedeutet zu glauben an die Abrechnung und folglich auch an die Belohnung und an die Bestrafung, die dafür vorgesehen ist oder die dieser Abrechnung folgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Ghashiyah, إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Das ist Surat al-Ghashiyah, die 25. und die letzte Ayah. Das heißt sinngemäß übersetzt, gewiss zu uns ist ihre Rückkehr und gewiss hierauf obliegt uns ihre Abrechnung. Deswegen ist es ein fundamentaler Bestandteil unseres Glaubens, dass wir glauben, wir werden mit Allah subhanahu wa ta'ala mit uns abrechnen. Diese Art der Abrechnung, liebe Geschwister, sie fällt für den gläubigen Menschen einfach aus. Und sie fällt für den ungläubigen Menschen schwer aus. Und so berichtet uns Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, er sagte, oder besser gesagt, es wurde zu ihm gesagt, was hast du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört in Bezug auf das vertrauliche Gespräch? Was hast du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf An-Najwa gehört? Najwa bedeutet, dass zwei miteinander sprechen, ohne dass ein Dritter davon etwas mitbekommt. Aber mit An-Najwa ist hier etwas ganz Spezielles gemeint. Und zwar ist hiermit gemeint das Gespräch des Herrn subhanahu wa ta'ala mit dem gläubigen Diener. Und so wird Ibn Umar gefragt, was hast du davon gehört? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir davon berichtet? Dieses berühmte Zwiegespräch, das Allah mit seinen Dienern führen wird. Daraufhin sagte Abdullah ibn Umar, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam hat sagen hören, ein jeder von euch wird sich seinem Herrn nähern bis er, subhanahu wa ta'ala, seinen Schutz über ihn legt. Daraufhin wird er, subhanahu wa ta'ala, zu seinen Diener sagen, du hast das gemacht, und du hast das gemacht, und du hast das gemacht, und du hast das gemacht. Gemeint ist, er zählt ihm die Sünden auf, die sein Diener gemacht hat. Und der Diener wird sagen, jawohl, jawohl, ich gebe zu, das habe ich getan. Und dann wird Allah wieder zu ihm sagen, du hast die und die Sünde begangen, und die und die Sünde begangen, und dem Moment warst du mir ungehorsam gegenüber. Und in diesem Moment hast du mein Gesetz missachtet. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, der Diener wird sagen, jawohl, ich gebe zu, das ist die Wahrheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das heißt, Allah wird seinen Diener dazu bringen, dass er selbst von sich aus ein Geständnis abgibt. Und ihr wisst, dass ein Geständnis ist der stärkste Beweis überhaupt. Es gibt keinen stärkeren Beweis, als dass jemand, der einen Fehler gemacht hat, zugibt, dass er den Fehler gemacht hat. Stärker als Zeuge. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Ich habe dir deine Sünden in diesem Leben verdeckt, und so werde ich sie dir am heutigen Tag ebenfalls verdecken. Oder anders übersetzt, und so werde ich sie dir am heutigen Tag vergeben. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und in diesem Hadith wird erwähnt, weil wir reden ja über Aqidah, und hier wird eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und zwar, dass der Diener sich seinem Herrn nähert und umgekehrt. Das heißt, der eine kommt dem anderen näher. Und manche Gelehrte bei der Auslegung dieses Hadithes haben gesagt, mit dem Näherkommen ist hiermit eine Verehrung gemeint und eine Wohltat gemeint und nicht, dass der eine dem anderen wirklich näher kommt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist hoch erhaben über Entfernungen und hoch erhaben darüber, dass er anderen näher kommt. Und jeder gläubige Mensch, der das hört und darüber nachdenkt, stellt sich in diesem Moment die Frage, wie? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt etwas und dann sagt jemand bei der Auserlegung des Hadithes etwas anderes und widerspricht der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir sagen, da kocht das Blut eines gläubigen Menschen, und deswegen, das ist die Aussage der Asha'ira. Das ist die Aussage der Sekte der Asha'ira und nicht die Aussage der Ahl Sunnah wal Jama'a. Egal wie groß der Gelehrte ist, der diese Auslegung auf die Art und Weise gemacht hat, die ich gerade eben gesagt habe. Und die Wahrheit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich seinem Diener auf wirkliche Art und Weise nähert, auf eine Art, die seiner Majestät und seiner Vollkommenheit gebührt und eine Art und Weise, die wir nicht kennen. Und wir sagen wieder die gleiche Regel, das Wie kennen wir nicht. Aber wir wissen, dass er sich nähert, weil Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben hat, diese Worte zu sagen. Deswegen glauben wir daran, so wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Dann, ganz wichtig, zum Glauben an den Tag der Auferstehung. Zum Glauben an den Tag der Auferstehung gehört, liebe Geschwister, zweifellos zu glauben, dass das Ende einer jeden Gruppe, das heißt sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen, ewiger Aufenthalt sein wird. Das heißt, wir glauben fest, dass am Ende gibt es genau zwei Gruppen und keine dritte Gruppe. Wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Eine Gruppe wird im Paradiesgarten sein und die andere Gruppe wird im Höllenbrand sein. Und deswegen glauben wir fest, und wir, also das heißt, zum Glauben an den Tag der Auferstehung gehört, zu glauben, dass die Gläubigen für immer und ewig im Paradies sein werden. Es wird keinen Tag geben, an dem sie diesen Tag verlassen werden, an diesem Garten verlassen werden. Und es gehört ebenfalls zum Glauben, dass wir sagen, der ungläubige Mensch, der Kafir, damit ist jeder Mensch gemeint, der nicht gestorben ist und La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bezeugt hat, dass dieser Mensch für immer und ewig in der Hölle sein wird und gequält sein wird und schmoren wird und Schmerzen haben wird und Qualen erleiden wird, für immer und ewig, und es wird keinen Tag geben, an dem er diesen Höllenbrand wieder verlassen wird. Das ist der Glaube der Muslime, das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich im Koran al-Karim an mehr als einer Stelle gesagt hat. Und jemand, der etwas anderes glaubt als das, ist auf einem gefährlichen Weg, auf einem falschen Weg, und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten. Wenn wir sagen, wir glauben an den Tag der Auferstehung, dann gehört sekundär dazu die Phase zwischen dem Leben auf dieser Erde und dem Leben nach der Auferstehung. Und dieses Leben nennt man auf Arabisch Al-Hayatul Barzakhiyya. Das heißt, so nennt man dieses Leben. Barzakh ist wie eine Trennwand, die einen nicht mehr zurücklässt. Und so nennt man dieses Leben Al-Hayat Al-Barzakhiyya oder einfach nur Al-Barzakh. Das ist das Zwischenleben, kann man auch sagen, wenn man wiedergeben möchte, was damit letztendlich gemeint ist. Und es gibt dafür zahlreiche Beweise aus dem Koran, als auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dafür, dass der Mensch ein Leben haben wird zwischen dem Leben und zwischen der Auferstehung. Das heißt, zwischen dem Leben und zwischen dem Leben, in der Phase, wo er tot ist, ist es trotzdem eine Art Leben, aber auf spezielle Art und Weise. Und dafür sprechen, liebe Geschwister, viele Beweise. Unter anderem sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ghafir, Surah Nummer 40, Vers 46, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Es geht um die Leute von Pharaon. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Pharaons in die strengste Strafe eingehen. Dieser Beweis, dieser Hadith, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass es im Grab Qualen gibt für die ungläubigen Menschen. Und wir haben einen weiteren Hadith oder auch andere Überlieferungen darüber, dass es eine Wonne geben wird für die gläubigen Menschen. Aber bleiben wir erstmal noch einmal bei den Menschen, die Qualen erleiden werden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und zwar sagte, überliefert uns Abu Sa'id al-Khudri und Zayd ibn Thabit, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden höchst zufrieden sein. Und Abu Sa'id al-Khudri sagte, ich habe es nicht direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, aber mir hat es Zayd ibn Thabit erzählt. Insofern ist es eine Überlieferung eines Sahabi über einen anderen Sahabi. Und so sagte er, das heißt Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in einem Garten des Stammes Banu Najjar umherlief, oder besser gesagt umherritt auf einem Maultier, waren wir gerade mit ihm zusammen, und dann ist dieses Maultier beinahe mit ihm umgefallen. Beinahe hat es ihn, das heißt, es ist schief gelaufen, und beinahe hat es ihn vom Sattel geworfen. Wir sahen dann 6 oder 5 oder 4 Gräber an dieser Stelle. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer kennt die Bewohner dieser Gräber? Ein Mann, der anwesend war, sagte, ich kenne sie. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wann sind diese da gestorben? Da sagte der Mann, sie starben noch zur Zeit des Götzendienstes. Das heißt offensichtlich vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha. Wahrlich, diese Gemeinde wird in ihren Gräbern einer Prüfung unterzogen. Und daraufhin dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn ich nicht Angst hätte, dass ihr euch nicht mehr gegenseitig begraben werdet, dann hätte ich Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er euch von den Qualen des Grabes etwas zu hören gibt. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich mit seinem Gesicht uns zugewandt und gesagt: Ta'awwadu billahi min azab an-nar, sucht Zuflucht bei Allah vor den Qualen der Hölle. Daraufhin sagten wir suchen Zuflucht bei Allah vor den Qualen der Hölle. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Sucht Zuflucht bei Allah vor den Qualen des Grabes. Und sie sagten: Wir suchen Zuflucht bei Allah vor den Qualen des Grabes. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Sucht Zuflucht bei Allah vor allen Versuchungen, die offenkundigen als auch die verborgenen. Dann sagten sie: Wir suchen Zuflucht bei Allah vor den Versuchungen, vor allen den offenkundigen als auch vor den verborgenen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Sucht Zuflucht bei Allah vor der Versuchung des Messias, des falschen Messias. Daraufhin sagten sie: Wir suchen Zuflucht bei Allah vor der Versuchung des falschen Messias, Ad-Dajjal. Und dieser Hadith ist überliefert in Sahih Muslim. Und dieser Hadith zeigt, dass diese Qualen des Grabes gehört werden, nicht von den Menschen, nicht von den Dschinn, aber sogar von den Tieren. Und deswegen hätte dieses Tier beinahe vor Schock den Propheten sallallahu alaihi wasallam vom Sattel gehauen, wie man sagt. Und deswegen, liebe Geschwister, glauben wir fest daran, dass es in diesem Grab Wonne gibt, als auch Qual gibt. Beweis für die Wonne, Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Fussilat, und zwar in der Sura 41, Ayah 30, dort heißt es: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gewiss diejenigen, die sagen: Unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Das ist in dem Moment, wo der gläubige Mensch stirbt, kommen die Engel zu ihm und überbringen ihm frohe Botschaft. Und das ist ein Beweis, dass es ihnen gut ergehen wird in ihren Gräbern. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Waqi'a, das ist Surah Nummer 56, Ayah 83 bis 89: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Wenn sie die Kehle erreicht, das heißt die Seele, während ihr dabei zuschaut und wir ihm näher sind als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen, könntet ihr dann, wenn ihr doch nicht vor Gericht gestellt werden sollt, wie ihr behauptet, die Seele zurückbringen, wenn ihr wahrhaftig seid? Wenn er nun zu den Allah Nahegestellten gehört, der Verstorbene, dann wird es für ihn Ruhe, duftende Pflanzen und einen Garten der Wonne geben. Und ebenso lesen wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen etwas längeren Hadith, der auch wiederum beide Parteien aufzeigen wird, die Gläubigen als auch die ungläubigen Menschen, wie es ihnen ergehen wird im Barzakh. So berichtet uns Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu. Er sagte: Wir sind einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wegen des Begräbnisses eines Mannes der Ansar hinausgegangen. Als wir beim Grab waren, wurde er noch nicht in sein Nischengrab gelegt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß sich dann hin und wir um ihn herum, als ob auf unseren Köpfen Vögel wären. Gemeint ist, aufgrund der Ruhe, weil sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuhörten, ihm lauschten. In seiner Hand war ein Stock, mit dem er in den Boden ritzte. Dann hob er seinen Kopf und sprach zwei- oder dreimal, sucht bei Allah Zuflucht vor der Strafe im Grab. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, er, der Verstorbene, hört wirklich die Trittgeräusche, wenn sie sich abwenden und zu ihm gesagt wird, du, wer ist dein Herr? Und was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Und das sind die drei Fragen, die wir die ganzen Wochen behandeln. Dann heißt es, und zwei Engel kommen zu ihm, in einer anderen Überlieferung, also in einer anderen Version dieses Hadith, heißt es, zwei Engel kommen zu ihm und lassen ihn aufrecht sitzen. Dann sprechen sie beide, wer ist dein Herr? Dann sagt er, mein Herr ist Allah. Dann sagen sie, was ist deine Religion? Dann sagt er, meine Religion ist der Islam. Dann sagen sie, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen, er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie werden sagen, woher weißt du das? Er wird sagen, ich habe das Buch Allahs gelesen und daran geglaubt und es für wahr gehalten. Hier sehen wir sehr schön, dass der Koran Hujja ist. Der Koran ist ein Argument bei Allah und dann natürlich erst recht dann auch bei den Engeln. Wer mit dem Koran argumentiert, wird erfolgreich sein. Wer mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam argumentiert, sich rechtfertigen kann, einen Beweis hat für seine Taten, der ist auf dem richtigen Weg. Dann ruft jemand vom Himmel, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen, bereitet ihm einen Teppich des Paradieses aus, öffnet ihm eine Tür zum Paradies und gebt ihm etwas vom Paradies zum Bekleiden. Dann nimmt er ihre frische Luft und guten Geruch wahr. Sein Grab wird dann, soweit sein Blick reicht, erweitert. Was aber den ungläubigen Menschen angeht, er erwähnte seinen Tod und sprach dann kehrt seine Seele zu seinem Körper zurück. Dann kommen zwei Engel zu ihm, lassen ihn aufrecht sitzen, dann sprechen sie, wer ist dein Herr? Er wird sagen, Herr, ich weiß nicht. Dann sagen sie, was ist deine Religion? Er wird sagen, Herr, ich weiß nicht. Dann sagen sie, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen, Herr, ich weiß nicht. Dann wird jemand vom Himmel her rufen und sagen, er hat gelogen. Bereitet ihm einen Teppich aus der Hölle vor. Oder bereitet ihm einen Teppich aus der Hölle aus. Kleidet ihn mit Feuer ein. Und öffnet ihm eine Tür zur Hölle. Er nimmt dann ihre Hitze und ihre heiße Luft wahr. Ihm wird sein Grab so verengt, dass seine Rippenknochen ineinander gehen. In einer anderen Version heißt es, dann wird er einem blinden Höllenwächter ausgeliefert. Und in der Erläuterung heißt es, warum ist ein blinder Höllenwächter? Weil jemand, der blind ist, hat noch weniger Barmherzigkeit mit der Person, die er quälen soll. Dann wird er einem blinden Höllenwächter ausgeliefert, der eine Eisenstange bei sich hat. Wenn man damit einen Berg schlagen würde, würde er zu Staub. Dann schlägt er ihn einmal so, dass der Schlag von jedem zwischen Osten und Westen gehört werden kann. Außer von den beiden schwer belasteten Al-Thaqalan, das sind die Menschen und die Djinn, weil sie mit ihren Sünden und ihren Taten belastet sind. Dann wird er zu Staub und hiernach kehrt die Seele wieder zurück. Der Glaube an das Leben nach dem Tod, welchen Vorteile haben wir davon? Wenn jemand sagen würde, was nutzt es uns? Warum ist dieser Glaube so wichtig? Dem sagen wir, wer an das Jenseits glaubt, ist angespornt, Gutes zu tun. Er erhofft sich nämlich Belohnung bei Allah. Er erhofft sich nämlich, dass es im Leben nach dem Tod Besseres für ihn gibt als in diesem Leben. Deswegen ist er bereit, einen Teil seines Vermögens als Zakat und als Sadaqa und ähnliches herzugeben, weil er von Allah sich erhofft, etwas Besseres mehrfach zurückzubekommen. Insofern nützt er sich selbst und nützt auch ebenfalls seinen Mitmenschen. Zweitens, jemand, der an das glaubt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Grab berichtet hat und über die Abrechnung und die Höllenstrafen, er hat Furcht davor, Sünden zu begehen. Und es hält ihn davor ab, seinem Herrn gegenüber ungehorsam zu sein. Und drittens, das sind nur drei jetzt von vielen Vorteilen über das, über den Glauben an das Leben nach dem Tod. Drittens, wer an das Leben nach dem Tod glaubt, die gläubigen Menschen, sie finden darin Trost. Warum Trost? Weil sie sich dadurch beruhigen hinsichtlich dem, was ihnen entgangen ist in diesem Leben. Der gläubige Mensch sieht, wie die ungläubigen Menschen Häuser, Hotels, Paläste bauen, alles mit Haram oder auch mit Halal, wie dem auch sei, und er hält sich zurück und übt Verzicht auf das Verbotene und harrt geduldig aus, weil Allah ihm nicht das Gleiche gegeben hat, wie er anderen gegeben hat. Denn Allah gibt die Dunya jedem, den er liebt und den er nicht liebt. Und deswegen ist dieser Glaube an das Jenseits ein Trost für den gläubigen Menschen, weil er weiß, noch ein paar Augenblicke. Bei manchen Menschen ist es ein paar Augenblicke. Bei anderen Menschen sind es ein paar Jahre, ein paar Tage, ein paar Monate, Allahu a'lam. Aber sowieso, der Tod wird eines Tages kommen. Das heißt, er sagt sich, ich warte noch ein paar Momente aus, dann werde ich von Allah subhanahu wa ta'ala für meine Geduld belohnt werden und ich werde etwas bekommen, das besser ist als alles, was in diesem Leben gibt. Deswegen, ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm war, das Sagen von Subhanallah und Alhamdulillah und La ilaha illallah und Allahu Akbar lieber als alles, worüber die Sonne scheint. Als alles, worüber, das ist ein Ausdruck für was? Für alles in dieser Welt. Weil die Sonne scheint über die gesamte Welt. Diese Worte sind dem Propheten sallallahu alaihi wasallam lieber in seinem Herzen, als das Diesseits und was es darin geht. Das heißt, die Liebe zum Diesseits war im Herzen des Propheten sallallahu alaihi wasallam absolut nicht vorhanden. Und das Diesseits war für ihn Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck. Du hast Geld, schau dir die Scheine an und guck, ob du sie essen kannst. Schau dir die Scheine an und guck, ob du dich damit einkleiden kannst. Und schau dir die Scheine an und guck, ob du dir damit Gesundheit kaufen kannst. Mit den Scheinen kannst du gar nichts machen, es sei denn, du wandelst sie in etwas anderes um. Du gibst jemandem Papier und er gibt dir dafür einen Apfel und du hast was zu essen. Das heißt, das wirklich Wertvolle ist das, was du bekommen kannst durch das Geld und nicht das Geld selbst. Und wer das verstanden hat, der hat verstanden, dass alle Güter in diesem Leben sind nur Mittel zum Zweck. Das heißt, das eigentliche Ziel ist nicht dieses Leben. Wir leben in diesem Leben, wir säen in diesem Leben, damit wir im nächsten Leben ernten. Das so viel zum Glauben an das Leben nach dem Tod. Und über das kann man natürlich noch vieles sagen. Wir gehen aber über und reden jetzt über das, was der Autor geschrieben hat als das Schicksal, sei es gut oder sei es schlecht. Das ist die sechste Säule des Iman. Auf Arabisch bedeutet es Qadar. Manche sagen auch Qada. Wie dem auch sei, der Qadar, wenn wir das als Qadar bezeichnen, was meinen wir mit dem Qadar? Grundsätzlich meint man damit, den Glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles, was geschieht, bereits schon wusste und aufgeschrieben hat, dass es geschehen wird. Manchmal findet man aber auch andere Definitionen. Gerade wenn man die Begriffe Qadar und Qada sich anschaut, so bedeutet Qadar nach einer Definition, das was ich gerade eben gesagt habe, und das ist auch das, was uns reicht. Ich will nur jetzt eine andere Definition erwähnen, falls man mal was anderes hört, dass man nicht sagt, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern die Begriffe, je nachdem, was man damit meint, so erwähnt man sie. Al-Qadr auf Arabisch hat nämlich verschiedene Bedeutungen. Aber eine Bedeutung ist auch die Verwirklichung dessen, was im Wissen Allahs vorausgegangen ist. Die Verwirklichung dessen, was im Wissen Allahs vorausgegangen ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat etwas bestimmt, das ist der Qadar. Hat irgendwas bestimmt, zum Beispiel, dass ihr heute, am heutigen Tag, in diesem Zeitpunkt hier in der Moschee sein werdet und im Unterricht lauschen werdet. Und der Qadar ist eben das Eintreffen, die Verwirklichung dieses, was Allah schon bestimmt hat. Das, was wir erleben. Okay? Das ist, wenn man diese beiden Begriffe verwenden will. Und manche Gelehrte benutzen diese Begriffe als Synonyme, das heißt als gleich. Wie dem auch sei. Wenn wir sagen, Iman an Al-Qadr, der Glaube an die göttliche Vorherbestimmung und die göttliche Bestimmung. Was meinen wir damit? Wir meinen damit folgende vier Punkte insgesamt. Das heißt, diese vier Punkte, die Gelehrten erwähnen, wenn diese vier Punkte der gläubige Mensch, wenn er an sie glaubt, dann ist er ein Gläubiger an Al-Qadr. Dann gibt es natürlich darüber hinaus Details, die er aber nicht unbedingt wissen muss. Aber diese Details sind sehr, Entschuldigung, diese allgemeinen vier Punkte sind sehr, sehr einfach zu verstehen. Und der Gläubige muss nicht alle Fragen beantworten können in Bezug auf das Schicksal. Der gläubige Mensch muss nicht alle Fragen beantworten können in Bezug auf das Schicksal. Das ist keine Bedingung. Aber diese vier Dinge muss er wissen. Nummer eins. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles schon seit immer und ewig. Und wenn du anders ausdrücken möchtest, Allah weiß alles. Und der Beweis dafür ist, dass Allah Azza wa Jal in zahlreichen Ayat gesagt hat, وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Das heißt, Allah hat von allem umfassende Kenntnis. Oder إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Allah weiß alles. Und so weiter und so fort. Gibt es zahlreiche Ayat. Der zweite Punkt, er hat alles in der wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben. Und das kann man sich auch merken, chronologisch gesehen. Du kannst erst was aufschreiben, wenn du alles weißt. Du weißt alles. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Und deswegen konnte er es auch aufschreiben, subhanahu wa ta'ala. Und das ist, was geschehen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles, was geschehen wird, in einem Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt auf Arabisch Al-Lawh Al-Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Hajj, Surat 22, Vers 70, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, das steht in einem Buch. Gewiss, das ist Allah ein leichtes. Und Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtet uns, er sagt, ich habe gehört, wie der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Kataballahu maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50 alf sana wa 'arshuhu 'ala al-ma. In Sahih Muslim berichtet uns Abdullah ibn Amr ibn al-As, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Allah hat die Bestimmungen der Geschöpfe aufgeschrieben, noch bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat, und zwar 50.000 Jahre vorher, als sein Thron noch auf dem Wasser war. Als sein Thron noch einmal. Das Hadith ist Sahih Muslim überliefert worden. Deswegen glauben wir, dass Allah Azza wa Jal alles weiß, was gerade geschieht. Er wusste, bevor es geschieht, und er weiß auch, was in der Zukunft geschehen wird, subhanahu wa ta'ala. Drittens, alles geschieht gemäß seinem Willen. Es gibt nichts, absolut nichts, und das ist eine Aussage, die keine Ausnahmen zulässt. Es gibt nichts, was geschieht ohne seinen Willen, subhanahu wa ta'ala, ohne seinem Einverständnis. Alles, was geschieht in dieser Welt, ist von Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt und gehört zu seinem Willen und zu seinem Einverständnis. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran, Surat 3, Ayah 6, هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Er ist es, der euch im Mutterleib gestaltet, wie er will. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Und Allah sagte ebenfalls in Surat Nummer 4, Ayah 90, und wenn Allah gewollt hätte, hätte er ihnen, das heißt den Heuchlern, wahrlich Gewalt über euch gegeben, und dann hätten sie gegen euch wahrlich gekämpft. Das war aber nicht Allahs Wille, das ist damit gemeint. In einer anderen Ayah, Surah 6, Vers 112, wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. Aber Allah wollte eben, dass die Ungläubigen das tun. Oder die Satane das tun. Das sind die ersten drei. Viertens, der vierte Punkt, durch den du deinen Glauben an Al-Qadr vervollkommst, oder beziehungsweise das ist die vierte Säule des Glaubens an Al-Qadr, ist, dass alles Allahs Schöpfung ist. Alles. Alles, was gibt, ist Schöpfung Allahs. Das heißt, alles, was du siehst, ist Schöpfung Allahs. Die Geschöpfe sind also Geschöpfe Allahs. Zweitens, ihre Eigenschaften sind ebenfalls Geschöpfe Allahs. Und auch ihre Taten, ihre Bewegungen, alles, was der Mensch macht, gehört zu den Schöpfungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Warum die Gelehrten diese Sachen speziell betonen, hängt natürlich damit zusammen, liebe Geschwister, weil es Gruppen in der islamischen Geschichte gab, die eben nicht das geglaubt haben, wie zum Beispiel die Qadariya. Die eben nicht, ich sage das nur an dem Beispiel, damit man sich nicht wundert, weil es gab diese Gruppe von Menschen, sie hat geglaubt, dass der Mensch seine eigenen Taten erschafft. Und sie konnten das nicht vereinbaren, dass der Mensch Taten begeht, die Sünden sind, und nachher wird er dafür zur Rechenschaft gezogen, obwohl er die Taten ja gar nicht selbst erschaffen hat, sondern Allah hat sie für ihn erschaffen. Und sie haben einfach nicht verstanden, dass Allah sie erschaffen hat und der Mensch hat sie erworben, so einfach ist das Rätsel schon gelöst. Tayyib. Und der Beweis dafür, was wir gesagt haben, ist, Allah sagte in Surat Az-Zumar, Ayah 62, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer von allem. Und in Surat As-Saffat sagt er subhanahu wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat, Vers 96. Wodurch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Wo Allah durch euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Tayyib. An dieser Stelle kommt die berühmte Frage mit der Handlungsfreiheit und dem freien Willen des Menschen. Wir sagen, wir glauben, dass der Iman an Al-Qadr keinen Widerspruch darstellt zur Handlungsfreiheit der Menschen und der Dschinn. Sowohl gesetzlich gesehen als auch logisch. Gesetzlich, das heißt, die Textbeweise aus Koran und Sunna weisen darauf hin und auch die Logik weist darauf hin. Was die Gesetzestexte angeht, gibt es unzählig viele, weil jeder Gesetzestext, der vom Menschen etwas verlangt zu tun und ihn warnt davor, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun, hängt damit zusammen, dass er entscheiden kann, es zu tun oder nicht zu tun. Sonst würde die Anordnung keinen Sinn machen. Aber eine Ayah von vielen Ayat in Surat An-Naba, Surah 78, Vers 39, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Wer nun will, nimmt zu seinem Herrn eine Heimkehr. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen einen Willen zugeschrieben. Es reicht uns eine Eier, wir brauchen nicht mehr. Und logisch gesehen, jeder Mensch spürt und weiß und bekommt mit, dass er frei handelt. Kein Mensch hat das Gefühl, dass er gezwungen ist, etwas zu tun, es sei denn, jemand zwingt ihn tatsächlich dazu. Und das ist ein logischer Beweis dafür, dass der Mensch frei handelt. Was ist das Verhältnis des Willens Allahs und das Willen der Menschen? Das Verhältnis ist, dass unser Wille ist Teil des Willen Allahs. Unser Wille ist dem Willen Allahs subhanahu wa ta'ala untergeordnet. Und so sagte Allah Azza wa Jal in Surat At-Takwir, Surah 81, Vers 29, sinngemäß übersetzt, oder وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. und ihr könnt nicht wollen, außer wenn Allah will. Er, der Herr der Weltenbewohner. An dieser Stelle gibt es auch eine berühmte Frage, die viele Leute aufwerfen. Und sie sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles schon wusste, was geschehen wird, und er aufgeschrieben hat, was du tun wirst und was du lassen wirst, wieso wird dann der Sünder für seine Sünden zur Rechenschaft gezogen? Kann der Sünder sich dann nicht rechtfertigen mit dem, was Allah geschrieben hat? Das heißt also, er macht eine Sünde und dann sagt er, was soll ich machen? Allah hat doch schon für mich geschrieben, dass ich diese Sünde begehen werde. Ich konnte gar nicht anders. Denn kein Mensch kann was machen, was anders, als was Allah schon gewusst hat, dass geschehen wird. Das stimmt. Und die Frage ist, hat er ein Recht, sich mit dem Qadar zu rechtfertigen? Und wir sagen, dieser Irrglaube, erstmal ist ein Irrglaube, ein falscher Glaube, dieser Irrglaube ist alt. Dieser Irrglaube wurde schon im Koran al-Karim widerlegt. Lesen wir die folgende Ayah, das ist Sura al-An'am, Sura 6, Vers 148. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, diejenigen, die ihm beigesellen, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, diejenigen, die ihm beigesellen, werden sagen, das heißt die Mushrikin werden sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt. Und auch nicht unsere Väter, und wir hätten nichts verboten. Gemeint, sie hätten nichts verboten, was halal ist. Weil es geht hier darum, dass sie etwas verboten haben, was Allah erlaubt hat. Okay, noch einmal. Sie sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir keinen Schirk gemacht. Und auch unsere Väter hätten keinen Schirk gemacht. Und wir hätten auch nicht das für haram erklärt, was Allah erlaubt hat. Also, sie berufen sich auf Al-Qadr, auf Allahs Willen, auf Allahs Wissen, subhanahu wa ta'ala, und rechtfertigen damit ihre Sünde. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, als Antwort, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَقُوا بَأْسَنَا. Guck mal die Antwort, wie hart sie ist. Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten schon der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Das, was ihr macht, ist nichts Neues. Das haben die Propheten vorher auch schon gemacht. Denn ihre Argumentation ist nichtig. Die gesamten Überlieferungen aus Koran und Sunna, alle weisen darauf hin, dass der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Du glaubst an den Yawm al-Akhir, du glaubst an den Tag der Auferstehung, du glaubst an die Abrechnung und dann willst du sagen, du wurdest gezwungen zu dieser Tat. Und dann willst du deine Sünde rechtfertigen. Das schmeißt alles durcheinander. Macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen, diese Art von Argumentation ist so falsch und so schlecht, dass Allah gesagt hat, sinngemäß, die Leute vor euch haben das Gleiche gesagt. Und passt auf, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr die gleiche Strafe bekommen, wie ich den Leuten damals geschickt habe. Weil es unvernünftig. Das ist keine, das ist keine Argumentation, die basiert auf Koran, keine Argumentation, die basiert auf den Aussagen der Propheten, sondern das ist einfach nur Jadal, einfach nur ein Streitgespräch. Einfach nur Grund, seine Sünden zu rechtfertigen. Warum? Weil, wenn jemand dir sagen würde, hier sind zwei Wege, ein linker Weg, ein rechter Weg. Am Ende dieses rechten Weges ist Gerechtigkeit und Frieden und Ordnung und Wonne und Glückseligkeit. Und am Ende des linken Weges ist Qual, Unruhe, Unordnung, schlechte Stimmung, Hass und weiß nicht was. Kommt dann ein Mensch auf die Idee und sagt, ich nehme den linken Weg und nachher sage ich, schade, ich konnte nur den linken Weg wählen. Jeder Mensch wird den rechten Weg nehmen und wird dann auch nicht sagen, ja, ich konnte keinen anderen Weg wählen als diesen. Deswegen, diese Argumentation mit den Sünden ist schlecht. Denn er hätte auch umgekehrt, wenn er die gute Tat gemacht hat, dann sagt er ja auch nicht, ich konnte nicht anders, deswegen will ich auch dafür nicht belohnt werden. Deswegen, möge Allah uns davor bewahren, Allah sagt, Qul, sag, ihr habt, Entschuldigung, sag, habt ihr irgendein Wissen, das ihr uns vorbringen könnt? Also hast du irgendeinen Beweis für das, was du sagst? Ihr folgt ihr nur Mutmaßungen und ihr stellt nur Schätzungen an. Und da stellt euch vor, eine Person, sie wird beraubt. Ja, kommt ein Dieb und beraubt. Wird dann der Mann, der Beraubte hinterher sagen, der Dieb kann nichts dafür, er hat mich bestohlen, weil Allah hat für ihn das bestimmt und er darf ruhig jetzt mein Geldbeutel behalten. Kein vernünftiger Mensch würde das sagen. Okay? Aber so unvernünftig ist es, in Bezug auf Allah wollen sie es machen. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, sie sagen, wir machen die Sünden und nachher sagen wir, Allah hat es für uns bestimmt. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ganz klar im Koran Karim, Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da al-Rusul. Allah sagt, dass er Gesandte als Verkünder vor Botschaft und als Überbringer von Warnungen geschickt hat, damit, warum hat er die Gesandten geschickt, die Rasul? Damit die Menschen nach dem Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Das wäre ja genau das Gegenteil. Das heißt, die Gesandten sagen ihnen, es gibt den Iman al-Qadr, benutzt dieses Argument, damit ihr euch rechtfertigt für die Sünden, die ihr begangen habt. Also es ist genau das Gegenteil. Nachdem die Gesandten da sind, bleibt keine Hujja mehr übrig gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhuma sagte, wir waren einmal auf einem Begräbnis bei Baqi' al-Gharqad, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dabei war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam dann und saß sich hin und hatte einen Stab bei sich. Er kratzte damit auf der Erde rum, dann erhob er seinen Kopf und sagte, jeder geborenen Seele hat Allah ihren Platz im Feuer oder im Paradies bestimmt. Jeder wurde als unglücklich oder glücklich niedergeschrieben. Da sagte ein Mann von den Leuten, O Prophet Allahs, sollen wir uns dann nicht auf unsere Niederschrift verlassen und das anstrengende Handeln unterlassen? Das ist genau das Hauptargument dieser Leute, Al-Jabriya. Sollen wir dann nicht uns auf das, was für uns geschrieben ist, einfach verlassen und das anstrengende Handeln unterlassen? Beten, fasten, wofür? Wenn du sowieso ins Paradies gehst. Wer zu den Unglücklichen, dann sagt er, also der Mann sagt weiter, wer zu den Glücklichen gehören wird, der wird nach Glückseligkeit streben. Nee, das ist die, offensichtlich die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer zu den Glücklichen gehören wird, der wird nach Glückseligkeit streben. Und wer zu den Unglücklichen gehört, der wird nach der Unglückseligkeit streben. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, handelt, denn jedem fällt es leicht, das heißt, jedem fällt das leicht, was für ihn bestimmt ist. Den Leuten der Glückseligkeit wird der Weg zur Glückseligkeit leicht gemacht und den Leuten der Unglückseligkeit wird der Weg zur Unglückseligkeit leicht gemacht. Hieraufhin sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Worte Allahs, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist und das Beste für wahr hält, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen. Surat al-Layl, Surat 92, Vers 5 bis 10. Das heißt, aus diesem Hadith entnehmen wir den entscheidenden Satz, er sagte, handelt. Das heißt, verlasst euch eben nicht darauf, denn ihr wisst doch gar nicht, was für euch bestimmt worden ist. Und niemand kennt den Qadr außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Qadr ist ja nichts anderes als das Wissen Allahs, das er aufgeschrieben hat subhanahu wa ta'ala. Welchen Nutzen haben wir vom Glauben an Al-Qadr? Erstens, also es gibt sicherlich vieles, aber einer davon ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und nicht auf die Ursachen, denn diese bleiben manchmal aus. Das heißt, der gläubige Mensch handelt und nimmt die Ursachen, die Allah erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, wie das Medikament das heilen soll, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Er nimmt es ein, aber er verlässt sich nicht darauf, sondern verlässt sich darauf, dass Allah ihn heilt. Denn wie viele Medikamente wurden eingenommen, haben beim einen gewirkt, beim anderen nicht gewirkt. Und das gleiche gilt für alles andere auch. Er sucht nach einer Arbeit, die halal ist. Er sucht danach, er telefoniert, er macht Anzeigen, er schreibt Bewerbungen und so weiter und so fort. Aber letztendlich, er weiß, er wird nur das bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat. Das heißt, er hat ein vollkommenes Vertrauen auf Allah azza wa jal. Zweitens, man wird nicht eingebildet in dem, was man bekommt. Egal wie reich du bist, egal wie viele Kinder du bekommen hast, egal was Allah dir subhanahu wa ta'ala an Reichtum gegeben hat, du weißt, letztendlich kommt es nur von Allah azza wa jal. Drittens, der gläubige Mensch ist zufrieden mit dem, was geschieht. Das heißt nicht, dass er nicht handelt. Nein, wir haben gesagt, er handelt. Den Hadith haben wir gerade schon gehört. Aber der gläubige Mensch ist zufrieden mit dem, was geschieht, in dem Sinne, dass er weiß, dass das alles Teil des Planes Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Egal, was geschieht. Ob das ein Krieg ist, ob das eine Krankheit ist, ob das ein Mord ist, ob das ein Diebstahl ist, ob es eine Prüfung ist, die du nicht bestanden hast, du weißt, dass all diese Dinge sind Teil des Planes Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wie oft hat schon ein Mensch etwas versucht zu machen und er hat es nicht geschafft und hinterher hat er erst verstanden die Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala, warum er es hätte auch nicht schaffen sollen. Erst vor kurzem hat mir ein Bruder berichtet über ein Busunglück, der sich ereignet hat in Marokko, wo eine Gruppe von Menschen einen Abhang runtergestürzt ist, Gott bewahre. Und eine Person, subhanallah, sie hat ihr Taxi verpasst, das sie zu diesem Bus hätte bringen sollen. Und als er sein Taxi verpasst hat, ist er sogar mit dem Auto hinterhergefahren und wollte das Gefährt erwischen, das ihn zu einem Bus bringt. Hat er auch nicht mehr geschafft. Und später erfährten die Nachrichten, dass die Leute runtergestürzt sind. Und das ist erst vor kurzem geschehen. Und die Leute sind Insassen gestorben natürlich, weil sie den ganzen Berghang runtergefahren. Ja. Erst hat er jetzt verstanden, warum es gut für ihn war, dieses Auto verpasst zu haben, den Bus verpasst zu haben. Und viele dieser Dinge geschehen zweifellos im Alltag eines Menschen, nicht nur eines Gläubigen, als auch als ungläubigen Menschen. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, in Surat Al-Hadid, Surah 57, Vers 22 bis 23, مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Kein Unglück trifft euch auf der Erde oder bei euch selbst, ohne dass es in einem Buch verzeichnet wäre. Das heißt, jedes Unglück, das euch trifft auf der Erde oder in euch selbst, ist in einem Buch schon geschrieben, bevor wir es erschaffen. Bevor wir es erschaffen. Gewiss, dies ist Allah ein Leichtes. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala die Illa dafür, die Ursache dafür. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Damit ihr nicht betrübt seid über das, was euch entgangen ist. Und euch nicht zu sehr freut über das, was euch von ihm gegeben wurde. Subhanallah. Damit du weißt, Allah sagt dir, das ist alles schon geschrieben, damit, wenn dir etwas Schlechtes passiert, wenn dir etwas verpasst, damit du weißt, dass die Sache von Allah schon bestimmt war, damit du nicht traurig wirst. Und damit du dich nicht zu sehr freust über eine Sache, die Allah dir gibt. Weil es war auch eine Sache, die Allah dir gegeben hat. Subhanallah, schaut euch an, wie der Iman an al-Qadr den Menschen zufrieden macht und ihn nicht eingebildet und prahlerisch werden lässt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Und Allah, so endet die Ayah. Und Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Deswegen, als wir vorhin gesagt haben, dass das eine der Weisheiten ist, das ist der Beweis dafür. Und dementsprechend sind Menschen in die Irre gegangen, Gott bewahre uns, einmal die Jabriya, die eben geglaubt haben, dass der Mensch gezwungen ist zu seinen Taten. Und einmal die Qadariya, die geglaubt haben, dass der Mensch einen freien Willen hat, absolut unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Und manche Gelehrte bezeichnen sie sogar als die Majus dieser Ummah, das heißt die Götzendiener dieser Ummah, weil eben sie geglaubt haben, dass der Mensch seine eigenen Taten erschafft. Es gibt aber keinen anderen Schöpfer außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ali Muhammad. Taban, Entschuldigung, doch die letzten zwei Ayat vorlesen, damit das Kapitel zu Ende ist. Der Beweis für die sechs Säulen ist die Ayah. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt. Das waren die fünf Säulen. Und die sechste, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Beweis für Al-Qadr, das Schicksal, Surat Al-Qamar 54, Vers 49. Alles haben wir gemäß einer Bestimmung erschaffen. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira.